Kaum waren wir zwischen den beiden Vorsprüngen der Landspitzen hindurch, so waren wir dicht von Land eingeschlossen. Die Küsten der Nordbucht waren ebenso dicht bewaldet wie die des südlichen Ankerplatzes. Aber die Wasserfläche war länger und schmäler, sie glich einer Flussmündung, was sie ja auch in Wirklichkeit war. Gerade vor uns, am südlichen Ende, sahen wir das Wrack eines Schiffes, das sich im letzten Zustande des Verfalls befand. Es war ein großes Schiff mit 3 Masten gewesen, aber es war so lange aller Unbill des Wetters ausgesetzt gewesen, dass große Gewebe triefenden Seetanks ringsherum hingen und auf dem Deck hatten Landpflanzen Wurzeln geschlagen und Blüten jetzt in reicher Farbenpracht. Das Schiff war traurig anzusehen, aber es bot uns einen Beweis, dass der Ankergrund geschützt war. »Nun, hör mal zu«, sagte Hans zu mir. »Hier ist eine wunderschöne Stelle, um ein Schiff auf den Strand zu setzen. Schöner, flacher Strand, keine Katzenpfote auf dem Wasser, Bäume rundrum, und auf dem alten Schiff, da blühen die Blumen wie in einem Garten.« »Und wenn wir sie auf dem Strande haben«, fragte ich, »wie wollen wir sie dann wieder herunterkriegen?« »Oh, das ist ganz einfach. Du gehst mit einer Leine an Land, da ans Ufer, wenn das Wasser niedrig ist. Du legst die Leine um eine von den großen Fichten, kommst wieder mit ihr aufs Schiff, legst sie um die Ankerwinde herum und wartest ganz einfach ab, bis die Flut kommt. Kommt hohes Wasser, so ziehen alle Mann an der Leine und los kommt das Schiff, das eine wahre Freude ist. Und nun, Junge, wir sind dicht an der Stelle, aber wir fahren ein bisschen zu schnell. Steuerbord ein bisschen. So, gut so, Steuerbord. Backbord ein bisschen, gut so, gut so.« So gab er seine Befehle aus, die ich mit angehaltenem Atem verfolgte, bis er plötzlich rief: »Nun, mein Herzchen, mal los!« Ich legte mit aller Kraft das Steuerruder herum. Die Hispaniola schwang sich mit einem Ruck herum und sauste auf die niedrige Waldküste los. In der Erregung dieser letzten Manöver hatte ich in der Aufmerksamkeit nachgelassen, womit ich bisher den Schaluppmeister sehr scharf beobachtete. Ich erwartete mit solcher Spannung das Auflaufen des Schiffes auf den Sand, dass ich die über meinem Haupte schwebende Gefahr ganz vergessen hatte. Ich sah mit langem Halse über die Steuerbord-Schanzkleidung hinüber auf die Wellen, die der Bug des Schoners aufwarf. Ich wäre vielleicht ohne jeden Kampf gefallen, wenn nicht plötzlich eine Unruhe über mich gekommen wäre, die mich veranlasste, mich umzusehen. Vielleicht hatte ich ein Knattern gehört, oder ich hatte aus dem Augenwinkel seinen Schatten sich bewegen sehen. Vielleicht war es auch ein triebmäßiges Gefühl, wie eine Katze es hat. Kurz und gut, als ich mich umsah, hatte Hans schon die Hälfte der Entfernung bis zu mir zurückgelegt und kam mit dem Dolch in der rechten Hand auf mich los. Wir müssen beide laut aufgeschrien haben, als unsere Blicke einander begegneten. Aber während ich einen schrillen Entsetzensschrei ausstieß, brüllte er vor Wut wie ein angreifender Stier. In demselben Augenblick sprang er vorwärts, und ich machte einen Seitensprung nach dem Bug zu. Dabei ließ ich das Steuerruder los, das mit einem scharfen Ruck leewärts flog, und ich glaube, dies rettete mein Leben. Denn die Ruderpinne traf Hans gegen die Brust und warf ihn für einen Augenblick zurück. Bevor er sich wieder aufraffen konnte, war ich aus der Ecke heraus, in der er mich wie in einer Falle gehabt hatte, und konnte mich jetzt auf dem ganzen Verdeck frei bewegen. Beim Hauptmast blieb ich stehen, zog eine Pistole aus der Tasche, zielte kaltblütig, obgleich er sich bereits umgedreht hatte und wieder auf mich loskam, und dann drückte ich ab. Der Hahn schlug auf, aber es folgte weder Blitz noch Knall. Das Zündkraut war von dem Seewasser unbrauchbar gemacht worden. Ich verwünschte mich selber über meine Nachlässigkeit. Warum hatte ich nicht längst meine einzigen Waffen frisch geladen und mit neuem Zündkraut versehen? Dann hätte ich jetzt nicht wie ein Schaf vor seinem Schlechter zu fliehen brauchen. Es war erstaunlich, wie schnell er trotz seiner Wunde sich bewegen konnte.